Trotz Panik und Schlagzeilen musste Petrosino bestürzt feststellen, dass seine Vorgesetzten kaum Interesse an der Black Hand zeigten. Unablässig beschwor er das NYPD, den Bund stärker zu verfolgen und ernsthafte Verfahren anzustrengen. Man lachte ihn aus, berichtete die Washington Post, und teilte ihm mit, die Black Hand sei nur das Hirngespinst eines sensationlüsternden Schreiberlings und Bangemachers. Kümmern Sie sich besser um Ihre Arbeit am Hafen, riet man ihm. Es war, als wären die Italiener mit ihrer Omerta und ihren Stiletts es nicht wert, beschützt zu werden. Petrosino war übrigens gegen jede Beschränkung der Zuwanderung aus Süditalien. Er wusste, dass jedes Mal, wenn man einer italienischen Familie die Überfahrt verweigerte, ein Rettungsseil für verzweifelt auf Brot und ein würdiges Leben hoffende Menschen entzweigerissen wurde. Er wusste aber auch, dass jedes spektakuläre Verbrechen der Black Hand die Stimmung in Amerika ein Stückchen weiter Richtung blanken Hass kippen ließ. Den Bund zu zerschlagen war nicht nur wichtig, um ein paar Morde zu verhindern. Es ging dabei zugleich um das Schicksal seiner Landsleute in ihrer neuen Heimat. Im Sommer 1904 schmiedete Petrosino einen Plan, um die Black Hand zu stoppen. Als er damit soweit war, rief er einen befreundeten Journalisten an und die beiden trafen sich zu einem Interview. Im fertigen Artikel wurde deutlich, dass der Detective den Bund inzwischen mit größerer Sorge sah. Die Taten dieser Konföderation der Gesetzlosen, hatte er dem Reporter gesagt, wirken sich bis in die letzten Winkel der Erde aus. Die Welle von Gewalt und Entführungen hatte ihm zugesetzt, doch er glaubte, eine Lösung gefunden zu haben. Das NYPD sollte eine spezielle Ermittlungseinheit, ein Italian Squad, zusammenstellen, um den Bund in die Knie zu zwingen. Gebt mir 20 tüchtige, ehrgeizige Italiener und lasst mich Detectives aus ihnen machen, forderte er. Dann reiße ich in höchstens ein paar Monaten noch die letzte Wurzel dieser verfluchten Zunft aus diesem freien Land. Petrosino legte die Idee umgehend auch Commissioner William Gibbs McAdoo vor. Der weltmännische McAdoo war selbst Einwanderer. Geboren in County Donegal, Irland, und als 12-Jähriger mitten im Bürgerkrieg nach Amerika gekommen. Der ehemalige demokratische Abgeordnete aus New Jersey hatte sich das Jurastudium als Reporter in Jersey City finanziert. Wie gut er noch immer schreiben konnte, zeigt sich in seiner schwer zu übertreffenden Darstellung davon, wie es war, im gesetzlosen Manhattan Anfang des 20. Jahrhunderts ein Polizeidepartement zu leiten. Man stelle sich den Kapitän eines Dampfers auf der Brücke vor, mitten auf dem Ozean, das Schiff im Kampf mit einem Wirbelsturm, heftige, grausame Böen, gewaltige Wellenberge, Donnerschläge, zuckende Blitze, die Reling ist abgerissen, die Anker verloren, die Maschinen stampfen auf Hochtouren, der ganze Rumpf ächzt und stöhnt. Sein Blick auf das Amt des Commissioners, in dem er es zugleich Tammany Hall recht machen und die New Yorker davon abhalten musste, sich gegenseitig umzubringen, war noch düsterer. Sein öffentliches Leben ist Spielball jedes Augenblicks. Er ist ein König der Duldsamkeit. Je origineller, radikaler, ehrlicher und ernsthafter er ist, desto unwahrscheinlicher wird er sein Amt behalten. McAdoo war allem Anschein nach ein ehrlicher Mann. Die Korruptionsskandale, die regelmäßig das Department erschütterten, gingen spurlos an ihm vorüber. Ein Italian Squad wollte er allerdings nicht. Da war ihm weder danach originell noch radikal zu sein. Schließlich gab es ja auch kein German oder Irish Squad.